genau. Er ist verrückt wie du und ich. Genauso sarkastisch. Ein Leben lang bleibt er allein. Dieses perverse Schwein. Du nackst heute Nacht. Schlitzt er dich auf und trinkt einen drauf. Heute Nacht ruiniert er dein Gesicht. Sein einziger Freund ist der Alkohol. Freddy Krueger, sein Idol. Will er dich doch bloß besitzen und deine Kehle schlitzen. Heute Nacht, schlitzt er dich auf und trinkt einen drauf. Heute Nacht, ruiniert er dein Gesicht. Ist eine beschissene Existenz, jedoch keine Teamprominenz. Lebender Müll im Delirium, Fakko, sein Furium. Heute Nacht, schlitzt er dich auf und wächst einen drauf. Heute Nacht, ruiniert er dein Gesicht. Eine Träne, sie geht auf Reisen, schlägt er dich mit den neuen Eisen. Reibt er sich vergnügt in dir, deine Reise endet hier. Honker, Hamburg-Schlitzer, kam er wie ein Gewitter die Türen. Sie nahm Reis aus.